Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist eine besondere Nacht, denn ein prominenter Mensch ist mal wieder bei uns zu Gast, um sich euch dem Talk Radio Publikum zu stellen. Es ist Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert. Ulrich Wickert wird von zu Hause aus jetzt hier diese Sendung verfolgen. Herzlich willkommen, Herr Wickert, schöne Grüße nach Hamburg. Und ihr könnt während der Sendung hier anrufen und Fragen an Herrn Wickert stellen, Lob und Kritik loswerden im Gespräch mit mir. Und ich werde dann circa 20 Minuten vor 2 Uhr mit Ulrich Wickert live am Telefon verbunden sein und er wird dann hoffentlich zu allem Stellung beziehen, was hier gesagt und gefragt wurde. Generell gilt aber auch, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, offene Sendung, offenes Talkradio. Ihr könnt euch also auch zu anderen Themen melden. Schwerpunktthema allerdings ist Ulrich Wickert. Telefonnummer wie immer kostenfrei 0130 2911, Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die lautet 1live, klein und zusammengeschrieben, @wdr.de. Und es geht los heute Nacht mit Christopher und der ist 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hi Domian. Hi. Und guten Abend, Herr Wickert. Ja, das geht jetzt nach Hamburg. Richtig? Ja, natürlich, ja, er ist da. Ja, das ist schön. Ja, also ich habe mich schlau gemacht über Herrn Wickert. Mhm. Ich habe im Internet geguckt, das ist das neue Medium, und da Tagesthemen angeklickt und da stand dann gleich seine Biografie. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, das ist ein richtiger Bilderbuchmensch. Also man könnte meinen, er ist ein Android, weil er erst sein Abitur hat er natürlich bestanden, dann Studium, Jura gemacht, dann war er Monitor, Korrespondent in Paris, Korrespondent in New York, dann Studioleiter in Paris, Studioleiter in New York und jetzt hat 91 Tagesthemen und hat überhaupt irgendwie keine Merkmale. Also meine erste Frage, die ich da nicht mehr gleich aufgedrängt habe, war, ob er irgendwann mal auch in einer, sagen wir mal, Misere war oder ob immer alles glatt gelaufen ist bei ihm oder ob er auch mal Mist gebaut hat. Also ich schreibe das mal auf, gab es eine Krise? Ja. Also du meinst das beruflich? Ja, ja, oder auch privat. Also ich glaube nicht, dass er ein Auto geknackt hat, aber ob er auch mal Mist gebaut hat. Wer weiß, was er uns gleich alles erzählen wird. Also beruflich und privat, ob das alles immer so glatt gelaufen ist, wie man das zu lesen bekommt. Also, aber es gibt ja schon ein paar Dinge, die mich dann versöhnt haben, weil er ist immerhin 1,98 groß, auch Basketballer werden können und hat sich auch scheiden lassen. Und ist wieder frisch verheiratet. Mit einer 15 Jahre Jüngeren. So war auch zu lesen, ja. Ja, ja. Sag mal, Christopher, wie findest du ihn als Moderator der Tagesthemen? Ja, also er macht einen recht biederen Eindruck. Also er geht zum Lachen in den Keller, würde ich meinen. Er geht zum Lachen in den Keller? Ja. Wie meinst du das? Das ist eine Berliner Redensart, also er lacht nicht viel und wenn alleine. Ja, nur gibt es da auch oftmals nicht so viel. Aber bei Nachrichtensprechern würde ich das generell sagen, die zeigen ja nicht so viel Emotionen. Ja. Aber nur gibt es da ja auch nicht so viel zu lachen, ne? In der Sendung, ja, leider Gottes oft. Aber in dem Interview, was auch auf dieser Internetseite war, da macht er auch ein paar, sagen wir mal, amüsante Bemerkungen. Ja. Bist du denn Tagesthemen-Gucker oder eher dann doch nicht? Doch, also nicht regelmäßig, aber ab und zu gucke ich schon mal herein. Wenn du ihn vergleichst mit seinem Vorgänger, Friedrichs? Ja, na, er ist irgendwie lebendiger. Mhm. Also, ich finde seine Kommentare manchmal ganz gut. Okay, also die Frage war nach der beruflichen und der privaten Krise. Das ist noch nicht alles. Noch nicht alles? Ich habe noch mehr Fragen. Ja, dann leg mal los. Ja, zum Beispiel, was mich immer wieder fasziniert, also wenn die Sendung dann ausklingt, dann kommt du irgendwie die Musik und dann sieht man auch, wie sich die beiden, irgendwie hat sein Helfer dabei, dann auch blöd unterhalten. Natürlich willst du das wissen. Irgendwas besprechen oder ob die einfach nur so bla bla bla machen oder was das immer soll, weil jedes Mal, oder ob die nicht wissen, dass die Kamera noch auf sie gezeigt ist, aber ich nehme an, dass... Doch, das wissen die natürlich. Ja, das wissen die, aber ist dann mehr Show oder was? Das wird gerne gefragt, was am Schluss da gesprochen wird. Oh, dann okay, dann eine andere Frage. All meine letzte ist auch, denn ich will die Sendezeit hier nicht überziehen. In dem Interview hat er auch gesagt, dass er verabscheut Leute mit krassen Vorurteilen, was ja eigentlich richtig ist, was ich auch so sehe, und die Leute einfach als dumm bezichtigt. Und wie hoch schätzt er denn den Prozentteil an Idioten in Deutschland? Also ich war immer bei 80%, aber seit meiner Zeit bei der Bundeswehr bin ich auch bei knapp 90% angelangt. Das ist ziemlich schlimm, würde ich sagen. Also Idioten heißt nicht Leute, die immer gegen die Wand laufen, aber Leute, die einfach... Wir verstehen das schon, ja. Ihr versteht es. Ja, also wie viele Idioten, meint er, gibt es in Deutschland? Ja. Du findest 90%. Ist natürlich krass, ne, das so einzuschätzen. Ja, aber ich muss... Wieso hat die Bundeswehr dich da... Von 10 Leuten, die ich treffe, sind 9 Leute so, dass ich mit denen keine Freizeit verbringen möchte. Und du hast durch die Bundeswehr eine noch schlechtere Meinung von unserer Gesellschaft bekommen. Ja, weil da war wirklich ich war mit einem Freund... Du warst der Schlauste da. Was heißt der Schlauste? Jedenfalls der Einzige, der da keine rechtsradikalen Sprüche abgelassen hat. Und das war ich dann doch ziemlich, denke ich, oder da gesoffen hat und dann... Wobei man das, glaube ich, nicht so sagen kann, dass die Mehrheit der Bundeswehrsoldaten rechtsradikal angehaucht ist, das kann man nicht so sagen. Also. Aber liberal auch nicht. Naja, ich denke, dass es so durchwachsen ist, wie halt auch unsere Welt, ne? unsere Gesellschaft. Das würde ich nicht sagen. Würdest du nicht sagen. Das ist deine Erfahrung, dass du es anders da erlebt hast. Sind ja 10% aller Abiturienten gehen ja zur Bundeswehr. Ich war einer von denen und das, finde ich, hat man schon gemerkt. Christopher, das waren 3 Fragen, die sind notiert und du bleibst dran und bist gespannt, was Herr Wickert antworten wird. Okay, ciao. Gute Nacht. Tschüss. Oliver, 29. Hallo. Oliver? Ja, ich bin da. Ja, schön. Auch zu Herrn Wickert? Ja, genau. Dann leg los. Und zwar, es lief ja die letzten 2 Tage das Todesspiel in der ARD. Ja, Breleur. Mich würde interessieren, wie Herr Wickert die Geschichte als Journalist empfunden oder erlebt hat. Also Schwerpunkt Mogadischu, die Vorkommnisse um Mogadischu und die Schleierentführung. Genau so. Ja. Vor allem auch die Hintergründe. Vielleicht hat er ja etwas mehr erfahren als auch das, was in diesem Film zum Vorschein kam. Also die Frage ist, wie er das erlebt hat, was er zu der Zeit gemacht hat und wie er die Vorkommnisse damals einordnet. Ne? Genau so kann man das sagen. Ja. Ja, okay, das war's schon. Ja, ich denke, es war's schon, ja. Okay, dann das ist notiert. Ich habe das notiert, er wird es auch notiert haben und er kommt gleich drauf zurück. Und ein Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Oliver, bis ciao. Dann, tschüss. Herzlich willkommen, Beate, 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Hallo. Das ist ja echt schön, dass ich mal durchkomme. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Aus England aus an. Hi, aus England? Aus England, das ist ja toll. Das macht unsere E-Mail-Adresse. Ganz genau. Ja, seitdem ihr uns per E-Mail erreichen könnt, ja? Könnt ihr uns eben auch aus dem Ausland erreichen. Richtig. Wir haben ja schon Post aus Neuseeland bekommen und aus Kalifornien und solche Sachen. Jetzt aus England. Ja, ganz genau. Wo lebst du in England? Ich habe ganz spontan heute Nachmittag gedacht, ich schreibe dir mal und habe nie damit gerechnet, dass ich so schnell mal durchkomme. Bekommst du uns, erreichst du uns, siehst du uns, empfängst du uns über einen Satelliten? Oder ja, Satellit. Per Satellit, ja. Ja? Ja, weil im Rest der Welt kann man uns hören durchs Internet. Ah ja. Ja, das geht mittlerweile. Mhm. Okay. Ja, mein Thema heute Abend ist die Schuluniform. Und geht das auch an Herrn Wickert? Das ist auch an den Herrn Wickert, denn ich habe schon mal ein Interview mit ihm gesehen, ja? Wo er sich sehr positiv über Schuluniformen geäußert hat. Echt? Das hat er? Ja, das hat er. Das war bei dem Günther Jauch. Das haut mich jetzt aber um. Ja? Herr Wickert. Und ich möchte ihm da nur zustimmen. Du möchtest ihm zustimmen? Ich weiß, halb Deutschland wird mir jetzt den Kopf abreißen. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass... unsere Kinder, ich habe eine 9-jährige Tochter und einen 4-jährigen Sohn, außerdem noch einen 2-jährigen, aber die beiden Älteren gehen in England zur Schule und natürlich mit Schuluniform. Das ist da so Usus, ne? Das ist genau Usus. Ja. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich doch gedacht, ne, ist nicht so das Wahre. Ne? Ich war nicht so begeistert, da ich halt selbst in Deutschland zur Schule gegangen bin. Und was für Vorteile siehst du denn jetzt in der Uniform? Also so ganz spontan ist mir das zuwider. Das ist halt so wirklich dann eine Uniformierung, alle sind gleich und es hat so was Militärisches auch. Aber du siehst es anders. Das war ganz genau meine Ansicht auch am Anfang. Aber wie gesagt, nur am Anfang. Meine Meinung hat sich dadurch geändert, dass erstens mal habe ich viel weniger Stress mit meinen Kindern morgens beim Anziehen. Ja, und du musst keine Markenklamotten kaufen, ne? Und irrsinnig viel Geld ausgeben. Ganz genau. Die Schuluniformen kriegen wir also teilweise von der Schule. Mhm. Die sind auch sehr preiswert. Und halt teilweise auch in den Läden, ne? Also die Pullis und so mit dem Logo von der Schule, kriegt man von der Schule, kommen so um die 20 Mark rum. Und wie gesagt, die Kinder gehen damit zur Schule, die denken sich da auch nichts dabei, weil es ja schließlich alle machen. Also ein Vorteil ist für dich, dass du keine großen Probleme beim Anziehen morgens hast. Ganz genau. Sag mal noch einen Vorteil. den du darin siehst? Siehst du, wie ich es sehe? Also ich meine, wie gesagt, ich bin 32, ich bin in der Zeit aufgewachsen mit den speziellen Markenjeans und Parker, weißt du noch? Ich meine, in gewisser Weise war es doch auch eine Uniform, oder nicht? Ich meine, die Kinder sahen alle gleich aus zu der Zeit. Nur die Sache war die, die Eltern, die sich das nicht leisten konnten, die Kinder mussten halt zur Schule gehen, hatten nicht die Markenklamotten an und wurden dadurch natürlich diskriminiert oder gehänselt und haben auch dadurch nicht den richtigen Anschluss gefunden. Das ist natürlich ein Argument, was ich hier in dieser Sendung auch schon einige Male gehört habe von Eltern. Von Eltern, die nicht sehr viel Geld haben und die gesagt haben, dass ihre Kinder wirklich diskriminiert werden, weil sie eben nicht mit den Markenartikeln und den teuren Turnschuhen und was es alles gibt, in die Schule gehen und dadurch dann gleich auch so eine soziale Kluft entsteht zwischen den Schülern. Und ich war letztes Jahr, war ich ja für ein paar Wochen in Deutschland, um meine Eltern zu besuchen und habe meine Tochter halt für eine Woche in eine deutsche Schule geschickt, weil ich jetzt auch gedacht hatte, dadurch, dass ihre Deutschkenntnisse dadurch ein bisschen besser werden. Und sie fand das natürlich total aufregend, ohne Schuluniform in die Schule zu gehen. Aber nach ein paar Tagen ging der Stress schon los. Ne? Nur ist Schuluniform ja nun auch nur beschränkt auf die Zeit des Schulaufenthaltes. Hast du denn nicht denselben Stress wie hier die Eltern auch, was die Freizeit angeht, dass es da auch dann wieder um Markenklamotten geht, wenn die Kids ausgehen oder in die Disco gehen oder weiß ich was? Eben nicht. Ich glaube nämlich, dadurch, dass der Stress von den Kindern schon genommen wird in der Schule, das Thema Kleidung ist ja während der Schulzeit schon mal gar nicht da. Dann nachmittags, ich meine, okay, ich muss sagen, meine Tochter ist erst 9, aber wenn sie rausgeht zum Spielen, okay, sagt natürlich schon mal, oh, die hat aber ein schickes Kleid an oder ne, das ist eine schicke Hose oder so, ne? Aber ansonsten wird gar nicht so viel Wert auf die Kleidung gelegt wie in Deutschland. Ist das wahr? Ist das wahr? Ja. Vielleicht ändert sich das noch, wenn sie älter wird. Das kann sich durchaus ändern. Der Disco-Druck ist dann schon groß. Aber ich finde, also ganz ehrlich, ich meine, Kinder in der heutigen Zeit, die stehen sowieso schon unter so einem Druck und Leistungsdruck auch. Dass also, der Druck mit der Kleidung doch an für sich... Du findest das gut, du hast dich damit arrangiert, findest es klasse. Und die Frage ist dann nochmal an Herrn Wickert, ob er es auch gut findet und welche Vorteile er vielleicht darüber hinaus, was du gesagt hast, auch in dieser Sitte sieht. Ja, genau. Von wo genau hast du angerufen aus England? Wo lebt ihr? Swindon, das ist in Wiltshire. Ah ja. Wir sind so ungefähr so 100 Kilometer westlich von London. Ja. Stonehenge ist nicht weit weg von uns. Schöne Grüße nach England. Okay, danke. Und du bleibst auch dran. Okay. Alles Gute. Ciao. Großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Das ist ja schön, aus England. Frank, 58 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Frank. Ja. Ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar habe ich den Herrn Wickert mal gesehen in einer Fernsehsendung mit dem Herrn Biolek mit der Kocherei. Ja. Da hat er sich da geäußert, dass er so ein großer Käseliebhaber ist und einen Lieferanten hat in Erlangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und diesen Lieferanten hätte ich eigentlich ganz gerne mal ausfindig gemacht, zumal wir auch schon mal solche Feten machen mit Käse, so mit selbstgebackenem Brot und viele Sorten Butter und so. Das macht immer sehr viel Spaß, dann entsprechende Weine dazu. Das entwickelt ja auch ein Spezialist. Ja. Und da wollte ich ihn fragen, ob er mir das verraten würde, wo er seinen Käse aus Erlangen bezieht. Ob er den Käselieferanten aus Erlangen nennt. Dieser Lieferant, der lagert das ja wohl ganz speziell und verschickt das immer an dem Tag, wenn der Käse reif ist und auch dann an dem Tag verzehrt werden kann und verschickt das wohl per Express oder wer das macht, das weiß ich nicht ganz genau. Ich bin mal gespannt, ob er sich dazu äußert, ob er die Werbung machen wird für den Käselieferanten. Ja, das muss er ja nicht machen, aber ihr habt ja meine Telefonnummer, vielleicht kann könnt er mir das, so machen. Könnt mir das dann übermitteln. Zumal ich immer auf der Jagd bin nach guten Käselieferanten, die ja nun sehr rar sind, weil bekommt ja in den Supermärkten immer nur diese 0815-Qualitäten. Aber da gibt es nun ganz besondere Sorten, die nun irgendwie ganz besonders eingewickelt sind, den Mangoblätter und weiß ich nicht alles. Ja. Und das wird mich auch schon sehr interessieren. Frank, über den Käse hinaus, gibt es sonst noch etwas, was dich an Ulrich Wickert interessiert? Ja, dass er wohl ein sehr großer Weinliebhaber ist, ein Kochspezialist, das hat er beim Biolek ja wohl bewiesen, dass man eine ganze Menge davon versteht. Er könnte uns ja auch mal verraten, welchen Wein er am liebsten trinkt. Ja, ja, das würde mich auch interessieren. Mit Käse und ja ein bisschen Rotwein. Nicht? Und selbstgebacktes Brot, das machen wir auch ja in unserem Freundeskreis, wenn wir so eine Käseparty veranstalten. Einer, der ist Bäcker, der macht ja so 5-6 verschiedene Sorten Brot. Es gibt ja auch eine ganze Menge Sorten Butter, Zitronenbutter und Knoblauchbutter und Kräuterbutter und weiß ich was alles. Und dann dazu die ausgereiften Käse, die an dem Tag verzehrt werden sollen, so wie der Mann das in Erlangen verschickt. Der Mann in Erlangen, der Käselieferant in Erlangen. Ja. Ich werde Herrn Wickert gleich darauf ansprechen. Ja, und schöne Grüße, das würde mich wirklich sehr interessieren. Mich auch, ja. Frank. Mach's okay. Gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Heiko, 16 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Na? Na? Jetzt legen wir los. Ja, und zwar zu Ulrich Wickert. Auch zu Herrn Wickert, ja. Ja, und zwar würde mich mal interessieren, ob er nicht so CNN mal machen, ob ihn das nicht reizen würde. CNN? Ja, bei CNN. Also dieser große amerikanische Nachrichtensender. Ja, weil jetzt, wo ich auch schon wieder das Bild von ihm sehe, ist irgendwie der seriöse Typ dafür. Ja. Also gefällt er dir? Findest du ihn gut? Ja. Also er macht das irgendwie ganz toll, also Tagesthemen schon. Ja. Und ich könnte ihn mir ganz gut vorstellen, so bei CNN. Wenn man so den Sender sieht, sieht man auch solche, er ist so ein richtiger Dressman irgendwie. Ja, er ist immer sehr schick, ne? Das muss man schon sagen. Und er hat auch die Ausstrahlung irgendwie. Ja. Also so, wenn, das kommt gut rüber irgendwie und ich kann mir das gut vorstellen, dass er jetzt zum Beispiel CNN. Also ob er sich das vorstellen könnte, vielleicht als nächsten Karrieresprung nach CNN, zu CNN zu gehen. Ja. Ne, das ist deine Frage. Du bist 16 Jahre alt und bist eifriger Seher der Tagesthemen. Nee, eifrig nicht. Eifrig nicht. Also ich gucke das nicht regelmäßig. Aha. Aber ab und zu interessiert mich das schon. Interessierst du dich denn für Politik überhaupt? Ja, also so in letzter Zeit, so in den letzten Jahren hat das mehr zugenommen. Ich hatte gestern, vorgestern, zwei Jungs hier am Telefon, die gerade ihr Abi gemacht hatten. Und die beklagten so sehr, dass ihre Altersgenossen im Prinzip nichts anderes im Sinn hätten als Fun und vielleicht noch Karriere. Aber letztendlich ging es nur darum, dass sie Spaß haben und irgendwie sich überhaupt gar nicht so sehr interessieren für Gesellschaft, Politik, Umwelt und so. Das ist bei dir anders? Das ist schon ein bisschen bei mir anders. Also zum Beispiel meine Klassenkollegen damals, ich bin jetzt auch gerade aus der Schule rausgekommen, das waren zum Beispiel nicht solche, die meinten nur Fun und so. Da sind welche, die haben wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, soll ich jetzt weiter zur Schule gehen, weil wir waren Hauptschule. Mhm. Und dann waren wir mehr so drauf fixiert, irgendwie Zukunft schaffen. Und mich interessiert das eben auch. Ja. Hast du nach der Hauptschule dann noch eine andere Schule gemacht? Nein. Ich habe jetzt gestern habe ich jetzt eine Lehre bekommen. Ah ja, als was? Als Fleischer. Als Fleischer. Und war schwer, die zu bekommen, die Lehre, die Lehrstelle? Nee. Das also die ging ziemlich schnell, nur eben, ich habe davor schon bestimmt 20 Bewerbungen abgeschickt, davon immer Absagen. Aber nur hast sie. War das dein Traumberuf oder war das irgendwie dann so eine Notlösung? Das war nicht direkt eine Notlösung, also ich hatte eigentlich Einzelhandelskaufmann. Ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt fächer ich weiter, weil Einzelhandelskaufmann, das wollte irgendwie nicht werden, immer Absagen. Habe ich gesagt, jetzt fächer ich breiter, weil ich mich an Fleischer erinnert. Dann hörte ich, dass da gerade eine Stelle frei war. Dann hast du zugepackt. Ja, da habe ich er hat mich auch sofort genommen. Und ich meine, es ist ja so ähnlich wie Einzelhandelskaufmann, weil ich bin auch viel im Laden vorne. Ja, Fleischer, zukünftiger Fleischer. Thema BSE. Isst du Rindfleisch noch mit vollem Genuss und so ganz ohne Sorgen? Ne, ganz ohne Sorgen bestimmt nicht. Mhm. Also ich esse jetzt nicht irgendwie aus Supermärkten, eher weniger von Supermärkten, weil ich da irgendwie immer Bedenken habe. Mhm. Weiß nicht warum, aber das ist so bei Supermärkten bei mir immer so. Also ich gehe, wenn schon, wo richtig Frischfleisch, Leute, die ich eben kenne. Aber du bist kein Vegetarier, das wäre ja noch schöner. Nein, also ich hoffe, immer so ein Fleisch. Ich würde dich gerne noch fragen, wo du gerade dran bist, auch nur was dein Alter so angeht. Es wird ja immer wieder gesagt, dass unsere Parteien in Deutschland irgendwie die Jugendlichen mehr vergraulen, als denn an sich heranziehen. Hast du den Eindruck, dass sei es auch nur eine Partei von den größeren, Jugendliche wirklich ernst nimmt? Und kannst du dich damit irgendwie ein bisschen identifizieren, was die machen? Ja, eigentlich nicht so. Also das ist bei mir jetzt so, also wenn ich schon Nachrichten immer gucke oder so und ich höre, da wird gekürzt, da wird was anderes gemacht, und dann kommen mir schon manchmal das Grausen. Was wäre denn so dein Hauptwunsch oder das Wichtigste, was du formulieren würdest, so an die Politik, was man für junge Leute, Jugendliche auch in deinem Alter machen sollte? Also man sollte wenigstens ein bisschen dafür sorgen, irgendwie versuchen, dass der Arbeitsmarkt irgendwie erleichtert wird, dass es mehr gibt, weil dann könnten auch Jugendliche besser einsteigen. Mhm. Also ganz wichtig, das Thema Lehrstellenmarkt und dass die Leute versorgt werden mit Ausbildungsplätzen. Eben, ich habe nämlich schon gehört, einige Betriebe, weil die können nicht mal einstellen, weil die selber dicht machen. Mhm, genau. Das ist auch schon vorgekommen. Ja. Heiko, schön, dass du durchgekommen bist. CNN ist notiert und dir viel Erfolg mit deiner Fleischerlehre. Ja. Alles Gute. So, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Anneliese und die ist 54. Hallo, ja, hallo Domian. Ja, hi. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte auch eine Frage zu dem Thema Herrn Wickert. Zu Ulrich Wickert. Ja, und zwar hätte ich gern gewusst, ob ihm bekannt ist, dass er sehr an Sympathien verloren hat, da er seine Frau kurz vor der Silberhochzeit wegen einer jüngeren Frau verlassen hat. Aha. Ist das so? Hat er Sympathien verloren? Ja, also in meinem Bekanntenkreis und was ich so rumhöre, kann ich das schon sagen. Und ich war eben immer und ewig von Herrn Wickert begeistert. Mhm. Der kann auch wirklich, was eben so durchgeklungen ist, ist, dass ein kluger Mann ist. Ja. Das glaube ich alles. Und ich habe den als intelligent auch immer eingeschätzt. Aber ab diesem Zeitpunkt wäre ich sogar froh, ich bräuchte man bei den Tagesthemen nicht mehr anzusehen. Wie, so ich krass? Finde, wenn man so ein Leid einer Frau zuführt und die Ehe, so wie ich schon gelesen habe, muss die ganz gut gelaufen sein. Die Frau hat ihn unterstützt in all den Jahren. Anneliese, nur ist das ja immer so eine Sache, was man in diesen Klatschzeitungen so liest. Ja, das stimmt. Ne? Man weiß ja gar nicht, man guckt ja nicht dahinter, was privat da abgeht. Und ich finde, das ist ja auch so die Sphäre, die den Leuten eigentlich zugestanden werden sollte, dass man da nicht reinquatscht. Ja. Was mich wundert ist, du hast so ein Urteil jetzt gefällt. Mhm. Was hat das damit zu tun, wie er arbeitet? Er arbeitet meiner Ansicht nach sehr gut. Die Tagesthemen bringt er sehr gut rüber. Mhm. Aber ich bin dann so enttäuscht. Mhm. Ich hätte den als charakterlich einwandfreien Mann immer eingeschätzt. Mhm. Ab diesem Tag hat er also bei mir verloren und bei vielen anderen Leuten auch. Vielleicht kann er, wenn er mag, er muss das ja nicht, das ist eine private Geschichte. Ja, wenn er das will, kann er da vielleicht was zu sagen oder vielleicht auch ein paar klärende Worte sagen. Kann ja, er sagen. Und bitte noch die Frage, ob er Kontakt zu seiner Tochter hat. Kontakt zur Tochter? Ja, er hat ja eine Tochter. Bist aber gut informiert. Sie hat drei Kinder, habe ich mal. Bist aber gut informiert. Mhm. Kontakt zur Tochter. Ja. Also ich bin sehr enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Vielleicht wird sich das nach dieser Sendung wieder ändern. Alles klar. Wäre ja schön. Anneliese, mach's gut. Tschüss, Domian. Ciao. So, ihr Lieben, zwischendurch mal zwei Faxe. Und zwar ein Fax von Maria aus Münster. Und die Fax, lieber Domian, der Bundestag hat heute ein neues Transplantationsgesetz verabschiedet. Auch Angehörige können jetzt die Entnahme von Organen zustimmen, wenn eine eindeutige Erklärung des Verstorbenen nicht vorliegt. Mich würde brennend interessieren, wie Ulrich Wickert zu diesem neuen Gesetz steht und ob er glaubt, dass das noch mit der Menschenwürde vereinbar ist. Das werden wir ihn gleich fragen. Und ein weiteres Fax von Oliver aus Mönchengladbach. Der schreibt, Wickert war eigentlich ein sehr sympathischer Mensch, bis zu seinem Buch Der Ehrliche ist immer der Dumme. Zu meiner Begründung. Herr Wickert präsentiert sich in diesem Werk als Moralapostel und kritisiert unter anderem die Menschen, die Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Vergünstigungen und Gratisgeschenke Herr Wickert im Laufe seiner TV-Karriere erhalten und auch angenommen hat. Außerdem hat er das Buch gar nicht selbst verfasst, geschweige denn geschrieben. Sonst schätze ich Herrn Wickert als hervorragenden Frankreich-Experten. Also hier sind zwei kritische Anmerkungen oder kritische Aspekte. Einmal was die Vergünstigung angeht und einmal die Frage oder die Behauptung hier, dass er das Buch gar nicht selbst verfasst hat. Das wird jetzt hierher gelegt und gleich wieder rausgekramt. Wir machen weiter mit Michael und der ist 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Michael. Hallo, also ich wollte gerade noch was sagen zu der Anneliese. Ja. Also ich meine, der Typ, der eben meinte, dass 90% der Leute, dass er nichts mit denen anfangen kann, das ist also echt ein Beispiel dafür, dass sie also, erstes Mal wollte ich sagen, die hat doch überhaupt keine objektive Betrachtungsmöglichkeit in dem Fall. Mhm. Sie liest also ihre Klatschzeitung, würde ich jetzt mal sagen, oder irgendwelche anderen Zeitungen. Das ist eine Sache zwischen Herrn Wickert und seiner Frau, da kann die sie doch gar nichts sagen. Geht auch niemandem etwas an. Eben, also und auf der anderen Seite, was hat er, also wenn sie meint, er macht gute Arbeit, hat das ja auch, kann das doch gar nichts damit zu tun haben, warum er seine Frau verlässt. Mhm. Das ist doch. Das war dein Kommentar noch zu Anneliese. Ja, ja. Hast du auch zu fragen, was er außer den Tagesthemen noch macht. Also ich kann mir vorstellen, also ich mache auch was im Medienbereich, Radio, und ich kann mir vorstellen, das kann einem doch nicht reichen am Tag, wird er zwar ausgefüllt durch Redaktionssitzungen und sowas. Also ich glaube, dass der da schon im Mega-Stress hängt, wenn er das macht. Ja, denke ich mir schon, aber ich kann ihn doch nicht kreativ ausfüllen, die Nachrichten vorzulesen und Redaktionsarbeit zu machen. Also vor allen Dingen hört man ja auch manchmal, dass sie noch Nebenverdienste machen. Mhm. Und auch Thomas, was weiß ich, Günther Jauch moderiert irgendeine Veranstaltung für eine, also eine Gala oder so. Weil er die Tagesthemen ja nicht nur vorliest, er ist ja kein Nachrichtensprecher, er ist ja Redakteur im Studio. Ja, das meint er, dass er macht auch die, er formuliert das ja auch selbst und bereitet die Interviews vor und was es da alles gibt. Aber deine Frage ist, was er außerhalb der Tagesthemen sonst noch tut und macht. Ja, und dann wollte ich noch Kritik äußern an der Sendung, also vielleicht kann er sich damit auseinandersetzen. Also wir wohnen hier in der WG und die sind auch alle der Meinung, wie mit mir, dass die Sendung an Informationsgehalt ziemlich verloren hat. Und du meinst die Tagesthemen? Bitte? Du meinst die Tagesthemen? Die Tagesthemen, ja. Und das ist doch mehr genauso wie Leute wie Heiko eben, die fahren irgendwie anscheinend voll drauf ab, wenn so CNN Sensationsberichte zeigt und so. Und die, also gerade die Tagesthemen sind meiner Meinung nach immer mehr in die Richtung verschoben, dass anstatt Info immer mehr Show kommen. Hast du den Eindruck? Hab ich den Eindruck, ja. Also das ist, also, mein Satz, genauso wie der Wandel vom Spiegel irgendwie, dass der Spiegel auch immer mehr sich an die Bildzeitung nähert. Also ich muss sagen, gar nicht immer. Noch ein, also hört sich ein bisschen plump an, aber in einigen Vergleichen kann man doch sehen, dass Boulevardzeitungen jetzt in dem Vergleich des Spiegel nicht weit auseinander liegen. Gerade auch in der Aufmachung nach außen. Dennoch habe ich den Eindruck, wenn ich so die ganzen Nachrichtensendungen vergleiche in Deutschland, im deutschen Fernsehen, dass das, was die Kollegen in Hamburg machen, immer noch das Seriöseste ist, was angeboten wird. Ja, natürlich, aber es hat sich trotzdem für sich verändert in seiner Struktur. Es ist zwar immer noch mag es seriöser sein als RTL aktuell und Ulrich Klose live aus Jugoslawien, aber auf der anderen Seite, für die Sendung an sich hat sie doch einen negativen Wandel gemacht. Wie würdest du oder ihr in eurer WG euch denn eine Nachrichtensendung wünschen? Was wäre die optimale Konstruktion für so eine solche Sendung? Ja, so Nachrichten müssen sein und klar, wenn du dann irgendwelche Bilder zeigst von Schauplätzen, wo Tumult ist oder so, dass du da auch Leichen manchmal drin hast, ist klar. Nur meines Erachtens wird manchmal auch gezielt auf Leichen oder beziehungsweise ich komme jetzt aus Solingen und jetzt mal, es war jetzt nicht von den Tagesthemen, aber da wurde zum Beispiel, stand drumherum, wie im Bericht gemacht wurde, die Leute wurden doch angelabert, sie sollten noch mal ein bisschen lauter sein oder der Hund sollte doch mal bellen, damit da ein bisschen Stimmung reinkam. Und nur ist das die Frage, ob das nur... Ich will also jetzt nicht sagen, dass die Tagesthemen auf dem Niveau von RTL sind. Also immer, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen oder so, aber es muss ja irgendwie ein bisschen vergleichbar sein. Aber ich finde schon, dass sie für sich in ihrem geschlossenen Kosmos doch abgenommen hat. Du findest, dass es unseriöser geworden ist? Ein wenig, ja. Dass es mehr in Richtung Show, in Infotainment geht? Leute wie Ulrich Wickert und Sabine Christiansen sind ja auch anerkannte Gesellschaftsstars und sind ja auch irgendwo nicht nur so Moderatoren. Also die driften ja auch ein bisschen ab. Also es ist dumm zu sagen, dass er deswegen im Nachrichtengehalt abdriftet. Aber das sind eben nicht nur reine Journalisten, würde ich mehr sagen. Ich meine, gut, sie werden durch diese Präsenz, fast diese tägliche Präsenz, natürlich sehr, sehr prominent. Aber deshalb ihnen zu unterstellen, dass sie abdriften, nur aufgrund dessen, dass sie nun mal dass sie große Stars sind, verstehe ich nicht. Ja, es war auch vielleicht ein bisschen weit hergeholt, das vielleicht. Aber ich denke trotzdem allgemein, dass die Sendung abgenommen hat. Okay, das werden wir auf Show als auf Info rausläuft. Soll er gleich was zu sagen? Jo, wäre nett. Michael. Mach's gut. Okay, du auch. Ciao. Tschö. Jetzt ist am Telefon 35 Jahre alt, Andreas. Hi. Hallo, Jürgen. Ja. Folgendes, ich wüsste gern mal, ob der Herr Wickert im Sommer kurze Hosen unten drunter anhat. Das würde mich interessieren. Oh ja, das würde mich auch interessieren. Weil es ist ja immer ziemlich warm in den Studios und ich kann mir also das nicht vorstellen, dass die alle mit langen Hosen da sitzen und ich fände das ganz lustig, weil er halt obenrum immer so adrett und seriös aussieht. Also die Frage ist, ob er kurze Hosen im Sommer im Studio anhat. Ja, und dann wüsste ich vielleicht noch gerne, wie viel Krawatten das er im Schrank hängen hat, weil er so oft verschiedene Krawatten anhat. Wie findest du ihn so generell angezogen? Ja, sehr, sehr gut. Ja. Bloß ich kann mir das im Privatleben, denke ich, wird das auch anders da sein. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Ich glaube, wenn man den ganzen Tag so angezogen ist, ist man im Privatleben ein bisschen anders angezogen. Das fragen wir ihn auch gleich mal, ne? Also im Garten oder so denke ich mir, dass er da ziemlich leger herumläuft. Also im Privatleben auch so schick. Im Garten wahrscheinlich schon, aber das Privatleben, ich denke mal, wenn er Besuch hat, wird er sich nicht gleich jedes Mal eine Krawatte anziehen, wenn so. Wer weiß, wenn so gerade jemand vorbeikommt. Ein Mann von Welt macht das. Okay, also Stichwort kurze Hosen. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar. Und du bleibst auch an deinem Gerät. Ja, ich wünsche dir was. Okay, tschüss. Ich dir auch. Tschüss. 1.30 Uhr haben wir gleich. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR-Fernsehen. Heute Nacht ist akustisch gleich unser Gast Ulrich Wickert. Und ihr könnt und habt ja gerade auch schon ganz viel hier angerufen zum Thema Ulrich Wickert, Fragen gestellt und Kommentare losgelassen. Das machen wir jetzt auch noch weiter so bis ungefähr 20 vor. Und dann ist Herr Wickert direkt mit mir verbunden und wird zu all dem Stellung beziehen, was ihr gesagt und gefragt habt. Ich habe hier gerade noch ein paar Faxe reinbekommen, die möchte ich vorlesen. Zwei Fragen an Herrn Wickert von Manfred aus Essen. Erstens, sind Sie nicht manchmal ziemlich zornig, Herr Wickert, wenn Leute in der Sendung vor Ihnen so extrem überziehen? Und zweitens, sind Sie privat auch so ernst und korrekt wie im Fernsehen? Dann ein Fax von Eva aus Kiel. Seit seinem Auftritt bei Bio bin ich begeistert von Ulrich Wickerts Käsekenntnissen. Erstens, welcher ist sein Lieblingskäse? Und zweitens, welche in Deutschland erhältliche Käsesorte kann er einer Feinschmeckerin empfehlen? Dann ein Fax von Horst aus Freudenstadt. Lieber Jürgen, das Bild von Herrn Wickert ist seitenverkehrt. Das ist seitenverkehrt. Er trägt den Scheitel rechts, nicht so ungut. Habe ich gar nicht gesehen. Es ist seitenverkehrt. Herr Wickert, stimmt das? Dann hallo Domian. Ich möchte gerne einmal von Herrn Wickert wissen, wie er über die Legalisierung von weichen Drogen denkt. Das möchte ich auch gerne wissen. Wird er gleich sagen. Herzlich willkommen, Peter, 45 Jahre alt. Peter? Ja, hier. Ja. Schönen guten Morgen. Du hast auch eine Frage zu oder an Ulrich Wickert? Ja, genau. Mhm. Also ich hab zwei Dinge dazu zu sagen. Ich bin jemand, der Mordtagesthemen schon angeguckt hat seit vielen Jahren. Mhm. Und ich war ein großer Fan von Friedrichs. Mhm. Und als Wickert damals kam, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der die Nachfolge von Friedrichs antreten konnte. Ja. Inzwischen bin ich beeindruckt von dem Mann. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis er dich überzeugt hatte? Ungefähr, was weiß ich, ein halbes Jahr so. Mhm. Obwohl die Kritiken damals sehr schnell sehr positiv waren. Ne? Also man hat ihn in aller Orten ziemlich schnell akzeptiert. Ja, nee, ich habe mich dann mit ihm ein bisschen beschäftigt. Ich habe mir Informationen über seine Biografie geholt. Mhm. War beeindruckt, was der Mann so alles gemacht hat. Mhm. Was mich heute immer noch beeindruckt, ist seine Kommentare, die zum Teil sehr bissig sind. Mhm. Einer meiner Vorredner schon gesagt hat, die Tagesthemen ein bisschen gewandelt haben. Mhm. Aber ich sehe das eher positiv. Also du findest nicht, dass es zu sehr in den Bereich Show und Unterhaltung abdriftet? Nee, also ich denke, ich habe selten jemanden im deutschen Fernsehen gesehen, der solche Kommentare abgibt wie Wickert. Das ist eindeutig so. Ist es für dich der kompetenteste Nachrichtenmensch im deutschen Fernsehen? Zurzeit ja. Ja. Sehe ich einfach so. Hast du auch eine Frage an ihn? Ja, ich habe eine Frage an ihn. Ich habe mir jetzt zu meinem Geburtstag ein Buch schenken lassen. Mhm. Der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Ich habe viel über das Buch gehört, ich habe viel darüber gelesen und habe es jetzt endlich mal selber gelesen. Mhm. Und mir ist völlig unklar, wie ein Mann wie Wickert sowas schreibt. Mhm. Warum? Weil wenn man ihn sieht, wenn man ihn hört, kann man gar nicht denken, dass jemand so denkt, wie er da schreibt. Wie findest du denn, dass er denkt und schreibt? Das Buch ist ganz anders, als wie man ihn erlebt. Ist das jetzt eine kritische Äußerung von dir? Nee, ich würde... Bist du freudig überrascht? Ich bin natürlich überrascht. Ich würde von ihm ja gerne wissen wollen, wie er das, was er da aufgeschrieben hat, also du bist in seinem eigenen Leben umsetzt. Ah, du bist positiv beeindruckt und fragst die Kategorien, über die er schreibt, richtig, wie er das halt dann für sein eigenes Leben umbaut, einsetzt. Ja. Ja. Und ich würde gerne noch eine zweite Frage anhängen. Ich würde gerne wissen wollen... seine persönliche Meinung zu der Geschichte mit dem Euro. Ja, finde ich auch interessant. Euro. Ja. Findest du, dass... Ich denke, dass er die Möglichkeit hat, durch das Wissen an den Kanälen, wo er sitzt, wenn er wirklich persönlich seine Meinung dazu sagen würde, dass das viele Menschen interessieren könnte. Davon bin ich überzeugt. Danke für den Anruf, Peter. Bitte. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir noch den Paul und der ist 47. Paul? Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte da nur eine kurze Anwendung, was die Sympathie, was dieser sogenannte Sympathieverlust vor Herrn Wickert betrifft. Ja. Ich denke nicht, dass es den gibt. Im Gegenteil, ich sehe es eher so, er hält eine Konstante auf dem ARD. Also ARD ist dann doch ein verlässliches Programm, wo man auch die verlässlichsten Nachrichten richtig bekommt. Ja. dazu möchte ich nur sagen, dass ich da mit der Meinung nicht einverstanden bin. Mhm. Und was mir noch sehr gefällt, ist das Nicht-Anpassen an die Sensationslust, mhm. die oft in den Nachrichten der Privaten zu sehen. Das heißt für dich, dass du durchaus findest, dass die Tagesthemen sich nicht zu sehr orientiert haben an den Effekthascherischen? Das Beste raus. Das Beste. Aus dem, was wichtig ist. Also die guten Werte, die am Tag bleiben. Mhm. Also ein Tag vergeht und am Abend weiß man dann, was wichtig war an dem Tag. Okay. Das war ein Kommentar, ein Lob an die Sendung und an den Moderator. Hast du noch eine Frage oder war das der Grund? Ja, ich habe eine große Frage. Inwieweit sollte sich ein Journalist oder ein Nachrichtensprecher von den Gefühlen beeinflussen lassen? Mhm. Weil ich habe Friedrichs erlebt, er hat ganz einfach objektiv nur die Nachrichten vermittelt. Und am Ende gab es immer das Augenzwinkern und die kurzen Kommentare, den Gag am Ende, der ein bisschen sein Gefühl gezeigt hat. Mhm. Herr Wickert macht das auch sehr gut. Ja. Und okay, die Frage ist eigentlich klar, ne? Inwieweit seine Gefühle damit einfließen. Eingebracht okay, werden. Paul, vielen Dank für deinen Anruf und die Frage und den Noch Kommentar. Eine Frage. Ja, okay. Ich arbeite an einem Projekt. Ich bin selbst Journalist, allerdings von 1200 Kilometer weit her. Nämlich von wo? Rumänien-Deutsch. Ja. Und ich schreibe ein Buch über Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, also ihre Haut zum Markt tragen. Mhm. Und das Projekt ist ungefähr so gebaut, dass ich einen Tag eine solche Persönlichkeit begleiten darf. Wortlos, eventuell mit ihrem Einverständnis. Jetzt willst du fragen, ob das möglich wäre bei Ulrich Wickert. Ja, das ist mir sehr wichtig. Wäre vielleicht, Paul, das wäre vielleicht ganz interessant, wenn ihr das nicht hier auf dem Sender der Öffentlichkeit bereden würdet, sondern wenn wir da einen Kontakt herstellen würden zwischen euch beiden. Ja, was dieses Anliegen angeht und die andere Geschichte, die ist notiert. Okay. Danke für den Anruf. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir noch einen Anrufer, eine Anruferin und dann kommt unser Stargast ans Telefon. Simon, ein Mann ist es. Simon, 33, hallo. Ja, guten Morgen. Simon, deine Frage. Guten Morgen, also das ist keine Frage, sondern ein Kompliment. Ja, ja. An Herr Wickert. Ja. Und zwar, ich bin seit 89 hier in Deutschland und stamme aus Großbritannien. Mhm. Und wollte nur an Herr Wickert sagen, dass wie er die nicht nur die guteste, sondern die schlechteste Nachrichten überbringt. Also erstmal die Bevölkerung beruhigen, also die calm before the storm, sagen wir aus England. Mhm. Und dass er das alles so proportional und unsensational macht. Ist er besser als all die Nachrichtenmenschen in Großbritannien, die du kennst? Also ich kenne fast keine mehr dort, weil ich so lange hier bin. Aber ich finde die Art, wie der das macht, also ist absolut spitze. Na wunderbar. Ein schönes Kompliment. Auch noch eine Frage oder wolltest du das Kompliment loswerden? Also keine Fragen, einfach. Ein Kompliment, das ist schön. Simon, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte. Mach's gut. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Ulrich Wickert. Ja, einen schönen guten Abend. Ja. Wieder guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ne? Das war nun nett, das Kompliment am Ende. Wunderbar. Und wir haben irrsinnig viele Fragen. Ich habe die alle notiert. Ich auch. Sie auch. Wie geht's Ihnen, Herr Wickert? Wir können alle sozusagen hintereinander runterleiern. Wir können ja mal so anfangen gleich. Wie geht's Ihnen? Mir geht es eigentlich um diese Zeit ganz gut. Ich bin ganz entspannt. Ich habe hier ein kleines Gläschen Bier getrunken und finde es alles sehr schön. Also keinen Wein heute Nacht? Nein. Ich habe gedacht, also jetzt nehme ich mein Bierchen. Sie haben diese Woche Tagesthemen. Genau, heute Abend hätte man mich sehen können, wenn man gewollt. Ja, das werden wahrscheinlich auch die meisten getan haben. Ist das eine sehr, sehr stressreiche Woche, wenn Sie diese Moderation haben? Das ist stressreich deswegen, weil ich ja nicht nur eine halbe Stunde abends ins Büro gehe und die Sendung mache, sondern ich fange morgens um 10 Uhr an. Das heißt, das sind immer unglaublich lange Tage. Mhm. Und man kann sich daran gewöhnen, das ist gar nicht so schlimm, weil man da sich sehr konzentriert. Das Problem ist, wenn Sie so mal eine Woche oder zwei Wochen hintereinander moderieren, dass Sie eigentlich nur das machen, dass Sie ja gar kein Privatleben mehr haben können. Denn man kann da nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich die Sendung hinter mir und dann gehe ich um 23:30 in die Kneipe und dann kippe ich mir ein oder zwei oder drei hinter die Binde und dann komme ich um 3 nach Hause. Nein, im Gegenteil, man muss ja morgens früh wieder raus. Und das ist dann auch eine Daueranspannung die ganze Woche über, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie erst am Wochenende sich dann mal so richtig fallen lassen können. Nee, Samstag, Sonntag haben wir ja auch Tagesthemen. Also danach dann, ich meine, wenn die Woche rum ist. Ja, ja. Mhm, ja. Herr Wickert, wir fangen mal an, sonst kriegen wir das gar nicht alles durch. Das ist richtig. Christopher 21 am Anfang hat gefragt, Tag gab es eine Krise. Beruflich und privat, weil Sie im Prinzip so eine Bilderbuchkarriere auch hinter sich haben und man sieht nirgendwo irgendwelche Haken und Ösen oder irgendwelche Einknicke. Gibt es oder gab es sowas? Sicherlich gibt es die, aber ich habe die immer gemeistert, wollen wir mal so sagen. Meine erste Krise begann eigentlich sehr früh, nämlich in der Schule. Ich habe die Schule gehasst wie nichts anderes. Ist das so? Ich habe zweimal Vorbereitungen getroffen, abzuhauen. Ich hatte gelesen einen Roman über Borneo und fand das absolut spannend. Ja. Ging so, muss der Quater Quinter gewesen sein. Beschloss also, jetzt nach Borneo zu fahren. Das Dumme war, ich den Wecker, den ich mir gestellt habe, dann nicht gehört nachts. Deswegen ist auch nichts geworden. Sie kommen ja nur aus einer sehr weltgewandten Familie, sage ich erstmal. Wo sind Sie aufgewachsen überhaupt? Ich bin in Tokio geboren, habe die ersten 4 Jahre in Japan verbracht. Dann bin ich eine Zeit lang in Heidelberg in die Schule gegangen, dann in Frankreich, dann wieder in Deutschland studiert. Dann habe ich in Amerika ein Jahr studiert. Also ich bin so ein bisschen ein Bummler zwischen den Welten. Gab es ein Fach in der Schule, was Sie wirklich, wirklich gehasst haben? Ich habe die Schule wirklich fürchtet. Die ganze Schule? Ja, ja. Also das war, ich mochte es nicht. Bis zum Schluss eigentlich. Bis zum Schluss. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so die letzten anderthalb Jahre, die gingen, weil man wusste, das hört jetzt bald auf. Was redet ihr immer am Ende der Sendung? Das ist geheim. Das ist so banal, dass wir, um uns vor dieser Frage zu schützen, haben wir untereinander gesagt, wir hätten ein Gelübde getan, das nie zu verraten. Aber ihr wisst natürlich, dass die Kameras noch eingeschaltet sind, ne? Klar. Die Frage wird immer wieder gestellt und da sagen wir immer, weil es wirklich sehr banal ist. Man redet, also es kommt immer so aus dem Moment. Möglicherweise habe ich vor dem Wetter irgendwas erzählt oder man fragt sich, wie geht's oder sehen wir uns morgen wieder oder sowas. Dann meinte Herr Christopher noch, dass er einschätzt, ich zitiere das mal so, dass es 90% Idioten in Deutschland gibt. Was ist Ihre Einschätzung? Also ich will die Prozentzahl kann ich nicht sagen. Er hat das ja hergeleitet von dem Satz, was ich gesagt habe, ich halte Leute mit Vorurteilen für dumm. Vorurteile sind etwas absolut Fürchterliches, denn ich behaupte, dass Vorurteile der wissentliche Verzicht auf Wissen ist. Man übernimmt irgendein Klischee gegen Leute und findet sich wunderbar damit zurecht. Und das finde ich etwas Gefährliches. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland viele Vorurteile gibt. Ich will es mal so beantworten. Das ist jetzt geschickt rausgeredet. Da merkt man den Profi. Ernstes Thema, Mogadischu, Schleieraffäre. Ja. Wie haben Sie das erlebt damals? Was haben Sie gemacht? Ich war damals an dem Abend, das ist an einem Montag gewesen, weiß ich noch genau, als Schleier entführt worden ist. Ich war damals beim Monitor und wir hatten an dem Tag Sendung. Und das ist ja am späten Nachmittag, frühen Abend passiert und wir hatten dann anschließend Sendung. Das heißt, wir haben die Sendung umgeschmissen und sind dann sofort auf dieses Thema gegangen. Ich selber wir haben dann in der Redaktion natürlich überlegt, was man macht. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass man mal ein Interview macht mit Herbert Marcuse, weil sehr viele Leute in Deutschland gesagt haben, das sei der Philosoph, der sozusagen hinter dem Denken der Mörder stünde, was nicht stimmt. Und ich habe gesagt, es ist ganz wichtig, dass man diesen Mann dazu bringt, das auch zu verurteilen. Und bin dann nach San Diego, wo dieser Mann wohnte, geflogen und habe mit ihm ein Interview gemacht, wo er natürlich absolut sich davon distanziert hat. Ja. Jeder, der das Werk von Marcuse kennt, weiß, dass damit nichts zu tun hat. Aber das waren auch damals die Vorurteile. Nun ist er bis heute, immer wieder kommt es hoch in gewissen Kreisen, dass man nicht an den Selbstmord der Terroristen glaubt. Was denken Sie? Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich mir selber immer gestellt habe. Wie kommen solche Waffen dahin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die vom Staat umgebracht worden sind. Mhm. Das ist nicht mehr der Staat, erstens. Und zum Zweiten, das wäre rausgekommen. Gott sei Dank sind wir inzwischen ein doch sehr demokratischer Staat. Irgendjemand hätte geplaudert, wenn die umgebracht worden wären. Würden Sie nach Ihrer politischen Einschätzung und auch nach Ihrer Erfahrung es für möglich halten, dass jetzt in den Ende der 90er Jahre oder vielleicht am Anfang des nächsten Jahrtausends eine ähnliche gesellschaftliche Situation in Deutschland noch einmal eintreten könnte, dass wir noch mal ein solches Terroristenproblem bekommen? Ich glaube es nicht, auch weil die Terroristen eigentlich gemerkt haben, dass sie da einem Irrglauben erlegen sind, dass man durch einige Morde den Staat umstürzen kann. Das ist eine in Deutschland häufig verbreitete Idee, die man nennt sie die Verschwörungsidee, die geht zurück darauf, dass man sagt, da gab es in Frankreich ein paar Revolutionäre und die haben die Französische Revolution gemacht. Mhm. Und so machen wir das jetzt auch. Und ich glaube, das hat sich inzwischen als ein Irrtum erwiesen. Jetzt haben wir einen Anruf bekommen aus England, was mich sehr gefreut hat, von der Beate zum Thema Schuluniform. Jawohl, ich habe das gesagt und ich will Ihnen das. Sie hat eigentlich die Begründung schon mitgeliefert. Ja. Ich habe von vielen Leuten gehört immer wieder die Probleme, die die Kinder mit der Kleidung haben. Das geht ja sehr viel weiter. Das geht ja so weit, dass die Kinder, die sich diese Kleidung nicht leisten können, sie anderen wegnehmen. Mhm. Entweder mit Gewalt oder klauen oder sich fürchterlich verschulden. Und dann habe ich daran gedacht, dass ich selber, als ich in den 50er Jahren an eine französische Schule in Frankreich gegangen bin, dass ich eine Schuluniform hatte. Damit meine ich nicht das, was man eine militärische Uniform für Soldaten meint, sondern wir mussten damals einen grauen Kittel tragen. Mhm. Ich dachte damals, der Grund sei, damit wir keine Tintenflecke auf unsere Kleidung machen. Der wahre Grund war aber, dass man sagte, die Reichen sollen sich nicht rausputzen gegenüber anderen. Ja. Und als meine Tochter in den 70er Jahren in eine französische Schule ging in Paris, gab es die Schuluniform nicht mehr, aber die Schule hat gesagt, bitte in gedeckt blau oder grau kommen. Mhm. Das war auch der Versuch, dieses Angeben mit diesen materialistischen Gütern, nämlich die teuren Schuhe, die teuren Jacke oder so, zurückzudrängen. Also Sie hätten gar nichts dagegen, wenn das in Deutschland auch eingeführt würde. So ist es. So ist es. Der Käselieferant aus Erlangen. Das ist Herr Waldmann. Herr Waldmann. Der ist ein guter Käselieferant. Das ist ein hervorragender Käse. Welchen Wein mögen Sie am liebsten? Ich bin da verdorben, französischen Bordeaux am liebsten. Mhm. Wir haben so viele Fragen, deswegen muss ich jetzt mal doof, aber ich möchte schon, dass alle Fragen zumindest kurz beantwortet werden. Heiko, 16 Jahre ist CNN. Ja. Wäre das für Sie ein Aufstieg? Das wäre für mich das nicht. Also aus dem einfachen Grund, Sie haben das selber in der Sendung auch gesagt, schon eben, ich schreibe meine Texte selber. Bei CNN kriegen Sie die Texte vorgelesen, dann lesen Sie runter. Gibt es überhaupt, das frage ich jetzt Sie dazu noch, gibt es überhaupt, wenn man sowas erreicht hat, Sie sind ja nur im Olymp des deutschen Fernsehens, was Ihren Bereich angeht, wenn Sie das irgendwann mal aufhören, gibt es da noch eine Steigerung, was Sie machen könnten? Es gibt immer andere Dinge, die man macht. Es ist immer schön, wenn man sagt, das, was ich gerade mache, ist das Höchste. Ich habe viele Träume, ob die sich verwirklichen lassen, weiß ich nicht. Mögen Sie darüber reden schon, was das für Träume sind? Naja, wissen Sie, das sind so allgemeine Träume. Ich möchte mal einen Krimi schreiben. Ich würde am allerliebsten mal einen Film drehen von der heutigen Qualität eines Hitchcock oder so. Das werde ich nie tun. Könnten Sie sich vorstellen, auch Ihr Metier vielleicht nur zu wechseln und eine Unterhaltungsshow zu moderieren zum Beispiel? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das bin ich nicht. Mhm. Und man darf nicht etwas machen, wo man sagt, das bin ich nicht. Mhm. Das darf man dann nicht versuchen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Man wird nämlich zum Hansel dann. Ja, nee, das lieber nicht. Ja. Anneliese 54, ja, das war die private Geschichte das jetzt. Das war die private Geschichte. Mögen Sie darüber reden? Ich will so viel dazu sagen. Wenn man sich trennt, dann tut man das nicht, um den anderen zu verletzen, sondern das ist eine Krise und diese Krise ist damals schlecht gemeistert worden von beiden Seiten. Mhm. Das zweite Jahr, ich habe Kontakt zu meiner Tochter, die allerdings nur zwei und nicht drei Kinder hat, aber ich weiß, welches Blatt die Frau liest, weil die das letztens geschrieben haben. Ärgert Sie sowas eigentlich, wenn Sie das denn so in der Klatschpresse lesen und dann auch solche Wirkungen mitbekommen, wie jetzt hier gerade in der Sendung, dass die Leute dann schon das glauben und entsprechend ihre Meinung auch über Sie ändern? Ich ärgere mich darüber, es gab ja vorhin dann auch diese Frage, wir seien ja nun inzwischen Gesellschaftsstaat. Ich habe letztens geheiratet und habe das so getan, dass es kaum jemand wusste. Mhm. dann 2 Tage nach der Hochzeit standen vor meinem Feriendomizil 5 Journalisten eines Gesellschaftsmagazins, wie man es nennt. Die hatten es irgendwie erfahren. Mhm. Dann haben wir, was macht man dann? Dann überlegt man sich, wie geht man damit um? Und dann war die deutsche Presse voll, wir hätten heimlich geheiratet. Der Bürgermeister, der uns getraut hat, hat das ganz normal in seinem Rathaus gemacht. Aber es wird dann gleich heimlich gemacht, weil man es nicht sozusagen mit Presseerklärung macht. Und ich sage immer, ich möchte mein Privatleben privat halten. Ja, überhaupt, das geht auch so in die Richtung. Was macht Ihnen Kritik aus? Ich erinnere mich, als das Buch erschienen ist, das Buch der Tugenden, das viele darüber hergezogen haben, der Moralapostel der Nation oder der Bundestugendrichter hat der Spiegel damals, glaube ich, geschrieben, in einer Sendung, daran erinnere ich mich auch sehr gut, bei Biolek saßen Sie mit Elke Heidenreich und die ist Ihnen sehr in die Seite gefahren. Wie empfinden Sie sowas? Also ich finde Kritik, es gibt 2 Arten von Kritik. Es gibt die berechtigte Kritik und es gibt die Kritik, die ich, sag mal, unberechtigt empfinde. Ich finde Kritik, beide Arten von Kritik treffen ein, aber es trifft die berechtigte viel mehr als die unberechtigte. Gab es berechtigte Kritik? Im Zusammenhang zum Beispiel? Bei dem Buch der Tugend sicher, da hatte der Verlag nicht drauf geschrieben, dass ich der Herausgeber dieses Buches war. Und alle dachten, die klugen Sachen kommen von Ihnen. Ja, die klugen Sachen, die von mir sind, da steht auch mein Name drüber. Ja. Und die klugen Sachen, die nicht von mir sind, da steht dann Goethe oder Schiller oder Habermas drüber. Also das steht schon richtig drüber, wer was geschrieben hat. Und dieser eine, der da gesagt hätte, ja, ich hätte das Buch, das war Oliver aus Mönchengladbach, ich hätte das Buch, der ist der Dumme, nicht selbst verfasst. Genau. Wo wieder dazu kommt, weiß ich nicht. Ich habe vom ersten bis zum letzten Zeile selber geschrieben. Aber das gehört wahrscheinlich so mit in diesen Bereich. Ich schnappe irgendwo was auf und verallgemeine. Ja. Michael 22 sagt, dass die Tagesthemen zu sehr in den Show- und Infotainment-Bereich abdriften. Das glaube ich nicht, dass die Tagesthemen in den Infotainment-Bereich abdriften. Da sind wir sehr, sehr weit davon weg. Es ist richtig, dass wir jetzt auch mehr Kulturthemen haben oder auch Filmvorstellungen oder auch mal einen Bericht über Technoparade in Berlin. Ich finde, das gehört auch in solch eine Sendung wie die unsere hinein. Aber es ist nicht effekthascherisch. Aber es ist nicht, nein, das wird so würde ich es auch sehen. Und insbesondere dann, er hat ja auch die Frage der Leichen und solche Geschichten angesprochen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die bei uns nicht vorkommen, die in anderen Sendungen vorkommen. Ein Beispiel, vor kurzem, das habe ich im deutschen Fernsehen gesehen, aber nicht bei der ARD, in Kalifornien, Los Angeles, wurden 2 Bankräuber von der Polizei gestellt und erschossen. Das war alles gedreht worden, weil in Amerika wird immer alles gedreht. Und dies lief in Sendungen hier und das ist für mich keine Nachricht. Banken werden überall überfallen in der Welt den ganzen Tag, auch in Deutschland. Und wenn dann nun 2 Bankräuber erschossen werden in einem Feuergefecht, dann würde ich dies nie zeigen. Dies zu zeigen ist für mich aber Voyeurismus. Herr Wickert. Kurze Hosen im Sommer, unten ohne. Im Studio, man muss sich eins mal vorstellen, im Studio ist es nämlich in Wirklichkeit sehr kalt. Ihr Glücklichen, hier ist es immer ganz heiß in meinem kleinen Studio hier. Nee, das ist bei uns kalt, das wird wegen der Kamera so runtergekühlt und ich gehe manchmal rein und sage, können wir es nicht ein bisschen wärmer machen. Also mit kurzen Hosen ist da nichts. Sind Sie denn in Ihrem Privatleben auch so ein schicker Mann? Ich bin... ich bin ja immer noch ein Mitarbeiter, ein Angestellter des WDR und diejenigen, die mich kennen, wie ich 68, 70 Anfang der Zeit, wo ich beim WDR gearbeitet habe, rumgelaufen bin, die sagen immer, um Gottes Willen, so verschlammt habe ich noch nicht gesehen. Und ich bin in meinem Privatleben jemand, der immer gerne mit einem Polohemd und einer lockeren Hose rumläuft. Und das tue ich übrigens morgens auch im Sender. Ich ziehe mich erst am Nachmittag dann etwas eleganter um, so wie ich dann auf dem Bildschirm scheine. Dann sind wir beruhigt. Peter 45, der Ehrliche ist der Dumme, zu dem Buch. Die Frage, wie Sie die Kategorien, über die Sie schreiben und die Sie setzen, wie Sie die wiederum für Ihr Leben umsetzen, für sich selbst. Das bedeutet, dass man, also der Ehrliche ist der Dumme, das will ich kurz erklären, ist ja ein Buch, das sich damit befasst, wie die Gesellschaft funktioniert oder nicht funktioniert und welches die Fehler sind. Eines der ganz großen Fehler in unserer Gesellschaft ist, und das sehen wir ja auch bei dem mangelnden Lehrlingsplätzen etc., dass jeder immer stärker nur an seinen Vorteil denkt und nicht mehr an das Wohl der Gemeinschaft. Und da versuche ich, dort, wo ich kann, mich einzusetzen, also sei es in der Umwelt, dass ich eine Schirmherrschaft für den World Wildlife Fund übernehme, sei es im Sozialen, dass ich dort mich engagiere. Ich bin in einer ganzen Reihe von Institutionen engagiert, indem ich versuche, das, was ich bin, einzubringen. Nun gab es damals ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 2-3 Jahre, so eine kleine Affäre um Sie herum. Da ging es um diese Werbegeschichte des Deutschen Herolds und die Deutsche Bank hing da auch mit drin. Da wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie letztendlich dann doch auch noch Knete nebenher abziehen und nach außen hin so den Tugendreichen darstellen. Hat Ihnen das wehgetan, dass man dann Sie so angefahren hat, nach dem Motto, der darf doch, der Heilige darf keine Werbung machen? Ich hätte habe damals gesagt, dass es ein Fehler war, das sage ich auch heute noch. Ich habe da nichts Illegales getan, aber das ist immer ein Unterschied, ob man was Illegales tut oder etwas, was man nicht tun sollte. Ich habe damals dann auch die gesamte Summe an das Brandenburgische Sozialwerk überwiesen. Das waren 50.000 Mark, ne? Soweit ich mich erinnere. Ne? So stand es in der Zeitung. Wie war es denn wirklich? Das wollen wir mal weg. Herr Wickert, wir machen das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich möchte, dass die Leute doch noch ihre Antworten kriegen. Mit der Bitte wirklich um kurze Antwort, Sie kennen das Spielchen, ja? Euro. Keine langen Ausführungen. Euro ist nicht mehr zu verhindern. Wie weit darf ein Journalist sich von seinen Gefühlen leiten lassen, beeinflussen lassen? Er soll versuchen, seine Gefühle zu kontrollieren und versuchen, immer auf das Sachliche zu gehen. Legalisierung von Drogen. Haschisch. Ich glaube, das würde uns sehr helfen. Wir haben die Droge Alkohol legalisiert, wir haben die Droge Nikotin legalisiert und ich glaube, dass die Legalisierung der Drogen bis hin zu den harten Drogen sogar die ganze Drogenkriminalität beseitigt. Mhm. Sind Sie zornig auf die Leute vor Ihnen, vor Ihrer Sendung, die überziehen? Ich bin immer ein bisschen zornig, aber ich sage immer, na gut. Ob Sie privat auch so ernst und korrekt sind, das haben wir gerade schon beantwortet. Das ist, glaube ich, auch beantwortet, dass Sie, der Oliver schrieb, dass Sie das Buch gar nicht selbst verfasst haben. Ist Blödsinn, ne? Haben Sie? Haben Sie das gemacht? Dem Oliver zum Trost, ich schreibe gerade wieder ein neues. Maria hat noch über Transplantation. Ja, genau, das habe ich auch noch hier. Das ist ein ganz großes Problem. Meines Erachtens wird die Menschenwürde nicht verletzt durch dieses Gesetz. Die Menschenwürde könnte sogar fordern, dass wir im Sinne der Solidarität und der Brüderlichkeit uns alle zu Organspendern erklären. Ich war zumindest schon mal erleichtert, dass der Bundestag heute so entschieden hat, wie er entschieden hat und nicht die andere. Welcher Lieblingskäse ist es? Roquefort. Aha. Welche in Deutschland erhältlichen Käsesorten kann er einer Feinschmeckerin empfehlen? Das gibt für den Roquefort, den kriegt man. Es gibt aber auch in Deutschland den gut hergestellten Ziegen-Camembert. Herr Wickert, jetzt sind wir fast am Ende der Sendung. Und ich hätte noch so viel zu fragen. Sie haben das jetzt schon mehrfach erwähnt, dass Sie, die meisten wissen das ja auch, dass Sie ein fleißiger Bücherschreiber sind, dass Sie ständig präsent sind im Fernsehen. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie auch sehr eitel sind, ne? Nee. Nee? Nee. Doch, aber wenn man das doch alles macht? Ja, aber das hat doch mit Eitelkeit nichts zu tun. Wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich so ein Thema, das mich interessiert. Im Augenblick befasse ich mich mit dem Thema, was heißt es, deutsch zu sein? Ich, als ich 19 war und jemand sagte, bist du Deutscher, gesagt, steht im Pass, war eine automatische Distanzierung. Und eigentlich möchte ich, habe dasselbe Empfinden, was viele anderen haben, sagen, ich möchte nicht immer angemacht werden, nur weil ich Deutsch bin. Das geht mir ganz genauso. Und deswegen befasse ich mich mit diesem Thema. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiter Erfolg in Ihrer Arbeit. Tschüss, Herr Wickert. Tschüss. Tschüss. Freunde, das war's heute Nacht in der Technik. Annette Bastian, morgen sind wir da mit dem Thema Das macht mich an. Schöne Nacht, bis morgen. Ciao.